unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. In den kommenden 8 Folgen haben wir uns was Besonderes vorgenommen. Wir räumen in einem Rutsch ein Phänomen ab im Neuen Testament, das es eigentlich nur da gibt. Also ich kenne es sonst nicht. Es gibt auch nur 2 Testamente, in denen es richtig ausgelebt wird, dieses Phänomen. Eines hält sich etwas zurück und bei einem kommt überhaupt nichts vor, was das Phänomen angeht. Es geht um die Gleichnisse und die Beispiele, mit denen Jesus, der Wanderprediger, seinem Gefolge erklärt, was er sich unter dem Reich Gottes vorstellt. Ja, bei mir ist meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich bin Sabine Rücker, Journalistin der Zeit. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Was hat es denn mit diesen Gleichnissen und Beispielen auf sich? Also als erstes muss ich dir widersprechen. Gleichnisse kann man nicht abräumen. Diese Gleichnisse haben deshalb überlebt, weil sie einfach so rätselhaft sind, dass man nicht so richtig fertig wird damit. Mhm. Ja, also du hast vollkommen recht. Wir haben ja oft schon dargelegt, dass es 4 Evangelien gibt und ein Evangelium hat keine Gleichnisse. Das ist das Johannesevangelium. Ja, ich wollte nämlich diese Geschichten über die 4 Evangelien verteilen. Mhm. Ist mir aber nicht gelungen. Ich bin immer wieder bei Matthäus und Lukas gelandet. Genau. Dann gibt es ein paar verstümmelte Gleichnisse bei Markus. Die habe ich aber weggelassen, weil die nicht schön erzählt sind. Ja. Und deswegen sind wir jetzt in den folgenden 8 Aufnahmen immer mit dem Lukas oder dem Matthäus-Evangelium befasst. Ja, das Tolle ist, ich habe mich ja jetzt auch wieder neu auf die Gleichnisse eingelassen, ist, dass sie einem nicht langweilig werden. Also unsere Hörerinnen und Hörer müssen keine Angst haben, dass sie jetzt 8 Folgen mit Gleichnissen verbringen, weil das ist eine Art der Rede, die Gleichnisse. Die sind in der Literaturwissenschaft wirklich sehr differenziert verhandelt und Jesus hat sie auch sehr differenziert gebraucht. Man nimmt auf jeden Fall an. Ipsissima vox heißt das schöne Wort. Also Gleichnisse ist eine spezielle Art, mit der Jesus gepredigt hat. Mhm. Es stimmt nicht ganz, dass er der Einzige da ist. Gleichnishaftes Reden ist eigentlich schon im Ersten Testament, haben wir ja oft auch Bildwort, sagen wir mal so. Also bei Josef zum Beispiel, wenn wir uns zurückerinnern, Josef, der die Träume des Pharao deutet. Da gibt es ja auch so Bilder, ne? Ja, das sind die etwas bedeuten. Ja, genau. Allein wenn man Gott irgendwie als Henne oder Mutter oder sowas bezeichnet, auch da sagt man, das Unaussprechliche Gottes kann man nur in Bildern ausdrücken. Oder ganz berühmt eine Lieblingsgeschichte von dir und mir auch, als der Nathan, der Prophet, vor dem David steht und ihm eine Parabel erzählt, eine Gerichtssituation erzählt, wo es darum geht, dass der David die Batseba zu sich geholt hat. Ach, das ist der Schäfer, der seine 1000 Schafe unangetastet lässt, aber das eine Schaf des Nachbarn schlachtet und frisst. Genau, dann sagt der David als oberster Gerichtsherr, sagt er, ist des Todes. Also da wirst du mit einem Bildwort oder mit einer… In die Irre geführt. Ja, oder in die Wahrheit oder wo auch immer. Du musst dich selber verorten in dieser Geschichte. Also wo stehe ich? Absolut, sehr gut. Du musst dich selber verorten und der lädt ein, sich selbst zu verorten und objektiviert damit. Aber der David, der die Batseba geklaut hat, seinen besten Freund in die vorderste Heerlinie geschickt hat, damit der stirbt, der wird also dann mit einer Geschichte, die ein Bild beinhaltet, objektiviert und er richtet sich damit selbst. Mhm. In dem Augenblick, wo er nicht mehr sagt, ich bin der David und die Batseba und ich liebe die, sondern da ist einer, der hat ganz viel und einer, der hat ganz wenig und er liebt diese eine Frau und ich habe sie ihm genommen. Und da kann man natürlich sagen, ich bin der König oder so und jetzt wird plötzlich ein objektiver Tatbestand draus. Und er urteilt objektiv und verurteilt damit sich selbst. Ja, er urteilt als Richter und verurteilt sich als Mann. Ja. Also und als König. Ja, also und deswegen ist es schon ein sehr schönes Beispiel, wie Gleichnisse funktionieren. Und du hast vollkommen zu Recht gesagt, sie involvieren dich. Ja, sie involvieren. Ich habe es ja jetzt auch gemerkt bei der Lektüre dieser Gleichnisse, dass sie zweierlei verbindet. Also einmal fassen sie einen an, sie packen einen bei einer Situation, in die man sich sehr leicht hineinversetzen kann. Ja. Auch als 21. Jahrhundertbewohner. Ja. Also nicht, man muss jetzt nicht kein antiker Mensch sein. Ja. Obwohl die Gleichnisse alle aus der Landwirtschaft sind oder so. Aber so anders als heute ist die Landwirtschaft ja auch nicht. Ja. Die hat sich ja gar nicht geändert so richtig. Das Zweite ist, dass sie alle unerwartet sind. Mhm. Also es nimmt eine sehr unerwartete Wendung und man wird dann so ein kleines bisschen schockiert, also so ein kleines bisschen vor den Kopf gestoßen. Mhm. Und dann musst du dazu Stellung nehmen. Ja. Oder du musst irgendwie eine Handlungskonsequenz ziehen. Ja. Oder wie auch immer. Also wir werden dazu ja noch. Aber das macht Jesus ja gerne, dass er die Leute so ein bisschen vor den Kopf stößt. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, es ist so ein bisschen Taschenspielertrick dabei. Ja. Er denkt sich was, womit rechnet jetzt keiner und damit kommt er dann um die Ecke. Ja, vielleicht. Also wir werden ja, wie gesagt, verschiedene Varianten von Gleichnissen kennenlernen. Möchtest du vielleicht wir sagen, fangen an. Welche? Also ich habe mir Folgendes gedacht. Wir machen 8 hintereinander, jede Folge eines. Und ich finde, wir sollten anfangen mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennt, glaube ich, jeder. Ja, also ich erzähle es mal und dann wollen wir auch mal willst an. Willst du vielleicht auch noch sagen, welche Gleichnisse wir in den nächsten Sendungen behandeln? Nein, das soll eine Überraschung sein. Okay, gut. Ja? Gut. Also es gibt ja eine Reihe Gleichnisse. Ich habe die 8 schönsten ausgewählt. Die anderen sind zum Teil so ähnlich. Also er wiederholt sich auch ein bisschen. Es gibt auch so einfach motivische Ähnlichkeiten. Ja, oder das es ich weggelassen. Bildähnlichkeiten. Ich glaube, die können wir dann ergänzen. Ja. Lass mich noch ein bisschen was noch zu den Kategorien von Gleichnissen sagen. Also die Bibel spricht sowieso sehr stark in Bildern. Das ist orientalische Redeweise, aber das hat auch mit dem Bilderverbot zu tun, dass man kein materielles Bild von Gott machen darf. Also muss man sich sprachlich sozusagen anstrengen, um zu zeigen, was will man eigentlich erzählen von Gott. Deswegen ist es nicht nur eine orientalische, sondern auch typisch jüdisch-christliche Art zu reden. Dann ist es natürlich auch eine Art, eine Tür aufzumachen, in Bildern zu reden. Also wenn du zum Beispiel zu deinem Freund sagst, ich bin gern mit dir zusammen, dann ist es ein netter Satz. Aber wenn du zu ihm sagst, du bist mein Herzensmensch, dann öffnet sich ein Bild, einfach eine Welt. Ja. Und es ist ein Bild, ein Herzensmensch. Mhm. So arbeitet die Bibel auch. Sie spricht die Emotionen an durch Bilder. Und da hat sie ganz viele Möglichkeiten zu erzählen. Also es gibt eine große, große Forschung über Gleichnisse. Und man unterscheidet dann diese Bilder in den Gleichnissen. Fabeln sind, Parabeln sind, Bildworte, Metaphern, Beispielerzählungen, Allegorien. Also du hast alle Varianten, das wird man noch genauer erklären, alle Varianten, wie man Bilder in der Sprache verwenden kann, verwendet der Jesus artistisch geradezu in der Art, wie er erzählt. Dann noch eines vorneweg zu den Gleichnissen. Man nimmt an, dass es diese Gleichnisse tatsächlich überliefert von Jesus selbst. Klammer auf, Klammer zu, mit kleinen Ausnahmen, dass Jesus genau die selbst erzählt hat. Und dann siehst du, dass die verschiedenen Evangelisten... Die muss er sich ja dann nachts irgendwo ausgedacht haben, ne? Wenn er da bei irgendeinem Kumpel übernachtet hat. Ich glaube, der ist da durch die Weizenfelder gegangen und hat gesagt, oh, das ist eine Geschichte oder so. Das ist das Weizenkorn. Ja, aber da hat er bestimmt auch ein bisschen gegrübelt. Ich glaube auch, dass er da gegrübelt hat. Ich glaube, dass das ein sehr begabter Erzähler war. Einige sind jetzt relativ einfach und andere sind sehr, sehr kompliziert. Ja. Also, na gut, also werden wir ja dann hören. Ja, und man nimmt aber an, dass er sie selber erzählt hat und dass es vielleicht auch sogar sowas wie einen aufgeschriebenen Fundus gegeben hat, den dann die Evangelisten unterschiedlich verwendet hatten. Und der dem Johannes, dem 4. Evangelisten, nicht vorlag. Nicht vorlag. Ah. Und vermutlich lag er nur richtig vor dem Lukas und dem Matthäus. Und dem Markus vielleicht etwas dürftig. Und vielleicht haben die Gemeinden das auch weiterentwickelt. Und die verschiedenen Evangelisten haben dann die Gleichnisse auch in verschiedene Situationen eingebettet. Die antworten auf verschiedene Fragen oder sind in verschiedenen Kontexten. Also man muss davon ausgehen, dass die bearbeitet sind, dass die dann wieder in unterschiedlichen Kontexten sind. Aber dass der Kern oder der Vergleichspunkt oder die Pointe, wie man so schön sagt, dass der von Jesus selbst ist, so ähnlich wie die Bergpredigt, da weiß man, da ist ein Kern. Und die Gleichnisse, das ist eine Geschichtensammlung von, kann man Lehrgeschichten sagen, Lehrtexten. Wir werden drauf kommen. Wir werden auch keine Lösung finden. Wir werden damit nicht fertig werden, aber wir werden ein paar Spuren aufzeigen, wie man sie vielleicht lesen kann. Gut, jetzt fangen wir doch mal an. Ja? Also das erste Gleichnis, um das es heute gehen soll, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein ganz besonders schönes Gleichnis. Und ich erzähle es jetzt mal. Ja. Also, Jesus sitzt da und hat um sich herum seine Gemeinde und predigt. Er hört ja nie zu, haben wir ja schon besprochen. Er redet ja immer. Und auch jetzt redet er wieder. Und zwar erzählt er von einem Mann, der zwei Söhne hatte. In welchem Zusammenhang er das erzählt, darüber werden wir gleich reden. Also, er erzählt von einem Vater, der zwei Söhne hat. Und zwar sind die beide erwachsen. Und der Jüngere sagt zum Vater, Vater, gib mir meinen Erbteil, der mir zusteht. Und da teilt der Vater das Vermögen auf und nach wenigen Tagen packt der jüngere Sohn alles zusammen und zieht in ein fernes Land. Also er nimmt seinen Kram und seine Kohle und geht weg und denkt sich, woanders ist es schöner. Und führt dort, wie es heißt, ein zügelloses Leben und verschleudert das gesamte Vermögen. Und als er alles durchgebracht hat, kommt eine große Hungersnot über das Land, in dem er lebt, und es geht ihm schlecht. Und da geht er zu einem Bauern und drängt sich dem auf, steht hier. Er drängt sich ihm auf, dass er da was zu tun hat und eine Unterkunft hat. Und der schickt ihn dann aufs Feld zu seinen Schweinen. Wir haben ja über die Schweine schon gesprochen. Die gab es ja tatsächlich im alten Israel, obwohl sie nur sehr bedingt gegessen wurden. Als Futterverwerter. Man hat sie als Müllschlucker verwendet. Genau. Und er hätte gern seinen Hunger an den Futterschoten gestillt, die er da den Schweinen in die Tröge kippen muss, aber es darf er nicht. Er darf auch davon nichts nehmen. Und also er ist unterhalb der Schweine angesiedelt. Er ist unterhalb der Schweine angesiedelt. Und da denkt er sich bei Nacht, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und die haben alle mehr als genug zu essen. Und ich muss hier unterhalb der Schweine verhungern. Weißt du was, sagt er zu sich selbst, ich breche jetzt auf und gehe zu meinem Vater und kehre heim und sage zu ihm, lieber Papa, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber bitte, mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, also jetzt, bevor die Geschichte, die ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter, aber ich wollte hier schon mal sagen, dass diese Beschreibung des Vaters, der sich also freut, dass sein Sohn wieder da ist, genauso lang ist wie die gesamte Reise des Sohns. Also hier in der Schilderung. Es wird also ganz genau, was der sich denkt, und er sieht ihn von Ferne und er hat Mitleid mit ihm und rennt hin und küsst ihn, und dann kommt das, was der Sohn sich überlegt hat, wird jetzt nochmal gesagt, dass er das auch wirklich sagt, was ihm da nachts erschienen ist, was er sich da zurechtgelegt hat, und der Vater kommt und dann sagt, müssen die Knechte ein Gewand holen und ihm anziehen, und er kriegt einen Ring und Schuhe und ein Kalb. Und also es wird ja also in einer Detailversessenheit wird es hier geschildert, während die Jahre, die der Sohn woanders zugebracht hat, in derselben Länge Mhm. Es ging ihm schlecht und Hungersnot und so. Mhm. Also das wird dann ratzfatz erzählt, aber diese Freude des Vaters wird unglaublich ausgemalt. Genau, es geht um pure Freude, es geht um Güte, aber es geht auch darum, dass das Verlorene wiedergefunden ist. Und das ist ein Motiv, das vor allem der Evangelist Lukas häufig hat, dass Dinge verloren gehen und dann wiedergefunden werden. Mhm. Wie zum Beispiel auch das Gleichnis von dem Hirten, der 100 Schafe hat und eines läuft ihm verloren und dann lässt er die 99 stehen und sucht das eine. Also das ist ein Motiv, das der Lukas immer hat, dass die Leute, die keine Chance haben oder die eigentlich auf nichts mehr hoffen im Leben, dass die gefunden werden, dass die mitgenommen werden. Mhm. Der Evangelist Lukas, also dieses Gleichnis gehört zum sogenannten Sondergut des Lukas, wo man auch nicht ganz genau weiß, ob der Lukas das nicht selber geschrieben hat. Mhm. Also die Stimme des Herrn hat ihn ereilt. Weil der Lukas hat so besondere Gleichnisse, die wirklich weltberühmt sind, unter anderem der verlorene Sohn. Und da gibt es auf jeden Fall auch die Theorie, weil das ist Lukas Sondergut, dass er entweder eine besonders dolle Quelle hatte oder sie selber geschrieben hat. Man kann es genau nachvollziehen. Jeder Vater und jede Mutter, die ihr Kind, also außer sie sind wirklich defekt, ja, aber jeder, der normal tickt und eine normale emotionale Beschaffenheit hat, erlebt genau das. Also mein Kind kommt zurück und ich freue mich, egal. Einfach nur. Egal, was es getan hat. Also, ja, genau. Ich erinnere dich an unsere Mutter, die habe ich ja häufiger mal gefragt, würdest du mich auch lieben, wenn ich drogensüchtig wäre? Oder wenn ich eine Terroristin, wir sind ja auch groß geworden im Zeitalter des deutschen Terrorismus, ja, wo Bader Meinhof, Raff und so weiter trieben da in der bleiernen Zeit. Und da habe ich natürlich unsere Mutter immer mal wieder gefragt, würdest du mich eigentlich lieb haben, wenn ich da eine Bombe hochgehen hätte lassen? Und dann hat sie gesagt, natürlich. Mhm. Wo ich mir auch dachte, oha. Ja, also das heißt aber wurscht gewesen. Was toll ist, was du da rausgearbeitet hast, es geht hier nicht um Moral. Mm-mm. Es geht hier auch nicht um irgendein besonderes Verhalten als vorbildlich auszustatten, sondern es geht um natürliche Freude, um natürliche Güte. Mm. Also das darf man nicht moralisieren nach dem Motto, ein Vater und eine Mutter muss das machen oder ich erzähle dir jetzt mal, was in der Wir sind noch nicht fertig mit unserer Geschichte. Ja, du darfst es dann weitererzählen. Okay, oder, also es passt jetzt hier rein. Oder willst du jetzt fertig machen? Nein, es passt jetzt hier rein. Ja gut, dann mach es jetzt. Ich würde dir gern sagen, was in der jüdischen Setrach-Apokalypse, die etwas so alt ist wie die Evangelien, was da erzählt wird. Und zwar wird darüber gerätselt, warum Gott Adam verstoßen hat. Mhm. Also die beschäftigen sich also mit der Geschichte, warum Adam aus dem Paradies verstoßen wurde. Mhm. Welcher Vater, heißt es da, sage mir, gibt seinem Sohn das Erbe und er nahm die Habe und verließ den Vater und ging fort und wurde ein Fremder und diente einem anderen. Und der Vater sah, dass ihn verlassen hatte der Sohn und schnaubte Wut in seinem Herzen. Und der Vater geht hin und nimmt seine Habe und jagt ihn fort aus seiner Herrlichkeit, weil er seinen Vater verlassen hat. Wie aber habe ich, der wunderbare und eifersüchtige Gott, alles ihm gegeben und er nahm es und er wurde Ehebrecher und Sünder. So, da wird also ein Gottesbild beschrieben, wo der das kennen wir doch, das Gottesbild. Adam verjagt wird, weil er sein Erbe, das ist da das Paradies sozusagen, verspielt. So, und zwar das ist die Gegengeschichte, wenn man so will. Also der Jesus kannte die Geschichte oder der kannte zumindest diese Bilderwelt und erzählt dann diese andere Geschichte von der puren Freude. Dann kannst du dir so ein bisschen von der Umwelt her vorstellen, der will andere Bilder von Gott zeichnen. Mhm. Ja? Der Vater sieht ihn ja schon von Weitem kommen, das heißt, der sitzt schon auf dem Ausguck. Ja, er schaut schon die ganze Zeit. Seit Jahren. Das heißt, das Motiv ist vorhanden, weil du gesagt hast, da hat Jesus sich das ausgedacht. Die Motive sind vorhanden, werden aber von Jesus in eine neue Richtung oder in eine etwas andere Richtung geführt. Ja, den eifersüchtigen Gott, den kennen wir ja. Den haben wir ja schon mehrfach durchgenommen hier. Ja. Und der verzeiht jetzt seinem Sohn. Ja. Jetzt machen wir mal weiter. Ja. Wir kommen nämlich jetzt auf ein weiteres alttestamentliches Thema, das hier wieder erzählt wird. Mhm. Jetzt pass auf. Also es gibt ein großes Fest Und es gibt ja noch einen zweiten Sohn und der ist gar nicht da. Der ist nämlich unterdessen auf dem Feld gewesen und hat sich da abgerackert. Und als er heimkommt und in die Nähe des Hauses kommt, da hört er Musik und Tanz. Da denkt er sich, was ist denn da los? Und ruft einen der Knechte und fragt, was ist denn hier los? Was bedeutet diese Musik? Und der Knecht sagt, dein Bruder ist heimgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Und da wird der Älteste zornig und will nicht hineingehen. Er schmollt also draußen und der Vater kommt heraus und redet ihm gut zu. Aber der Ältere sagt, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Aber mir hast du auch noch nicht mal ein Ziegenböcklein geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest machen kann. Kaum aber ist der da wiedergekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Und jetzt hören wir an, was der Vater sagt. Er aber sprach zu ihm, »Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.« Ja, da haben wir die Geschichte von Kain und Abel. Mhm. Auch wieder, aber diesmal in der versöhnlichen Variante. Ja, sehr gut, ja. Mhm. Also das heißt, ich glaube auch, dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn diese ganzen Geschichten aus der Urgeschichte sozusagen vor Augen hat. Ja, ja. Das glaube ich auch. Ja. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wem meinst du, hat der Lukas oder diese Geschichte erzählt? Worum geht's da, wenn du in der Zeitschiene dir das denkst? Na, so wie ich Jesus kenne, geht es ums Himmelreich. Derjenige, der umkehrt, ist wertvoller als die, die schon immer mitgetrottet sind. Also es geht ja immer um die Frage, wer kommt in den Himmel? Das ist ja nochmal bei den Gleichnissen ganz wichtig, weil er ja jetzt diese Idee vom Himmel aufmacht, vom Reich Gottes, das irgendwie entrückt ist und derjenige, der schon immer dran geglaubt hat, der ein bisschen, denke ich manchmal, wie an Zeitabonnenten, also die Zeitabonnenten, fällt mir jetzt gerade ein, die langjährigen Zeitabonnenten haben sich darüber beschwert, dass die Neuankömmlinge alles Mögliche bekommen, die Neuabonnenten mit allen möglichen Geschenken und sonst was geworben werden, während sie, die Altabonnenten, seit 30 Jahren brav die Zeit lesen und noch nie ein Zicklein, einen Blumenstrauß bekommen hätten und niemand hat für sie ein Zicklein geschlachtet. Und da habe ich dann immer mal wieder böse Briefe bekommen, wie man mit den getreuen Abonnenten umgeht. Und wir haben ihnen dann nicht geschrieben, ihr seid doch schon immer dabei und was wir schreiben, ist auch euer. Sondern wir haben dann geschrieben, wir haben uns dann eine in der Chefredaktion eine Runde gebildet und gedacht, ja, was machen wir jetzt mit dem Verlag zusammen, was machen wir jetzt, um die Altabonnenten auch bei Laune zu halten? Denn im Prinzip haben sie ja recht. Ja. Und hier ist die Situation ja auch so. Ja, der Bruder hat natürlich in gewisser Weise recht. Aber wenn du es in der historischen Situation siehst, kann es sich natürlich auch um die Juden und die neuen Christen handeln. Mhm. Also ja. Die Juden, die schon immer dabei sind und ja. Jetzt kommen da neue dazu und die leben jetzt nicht nach dem Gesetz. Mhm. Die essen auch Schwein. Ja. Oder sowas. Und bringen das Vermögen durch sozusagen, das geistige bringen Vermögen. Bringen das Erbe des Judentums durch. Mhm. So kann man die Geschichte auch lesen. Ah, ja. Aber ich habe sie auch häufig im Bibliodrama gespielt. Mhm. Also Bibliodrama ist eine Art der Methode, sich der Bibel zu nähern, indem man mit, was man sich, 12 Leuten oder so im Kreis sitzt und sagt, so jetzt lesen wir den Text. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mhm. Und dann sagt jeder, mein Wort oder mein Satz in diesem Text ist dieser. Mhm. Und identifiziert sich mit einem bestimmten Satz. Mhm. Und dann, wenn du in die Gruppe gefragt wirst, und mit welcher Person identifizierst du dich? Mhm. Dann muss ich dir sagen, ich hatte immer das gleiche Ergebnis. Du hattest den älteren Sohn. Nö, die Hälfte der Gruppe identifiziert sich mit dem Jüngeren. Mhm. Die andere Hälfte mit dem Älteren. Ja. Und immer einer ist der Vater. Ja, ist das so? Ja, das ist ja witzig. Zumindest nach meiner Erfahrung. Ja. Ich habe es nicht weiter beforscht. Sag mal, und aber ich habe mit bestimmt wem, vier oder fünf mit wem mal. Identifizierst du dich denn? Ich identifiziere mich immer mit dem Jüngeren. Mit dem Jüngeren? Dabei bin ich die Ältere. Gell? Dabei bist du die Ältere, ja. Und hast auch immer das erlebt, was dieser Ältere erlebt. Du warst immer brav und gütig und ich wurde immer dir vorgezogen und du musstest, was ich nicht gegessen habe, aufessen. Das stimmt. Das ist vollkommen. Du und beschreibst warst voller Groll gegen mich. Du beschreibst es vollkommen richtig. Ich musste dich einsingen, bis du 12 warst. Na, also jetzt muss man nicht übertreiben, ja. Bis ich 6 so war. Ist es, genau. Und immer haben wir alle gewünscht, dass die Eltern dir einmal den Hintern verhauen. Wenn es passiert ist, war es eine Katastrophe. Also, ja, aber trotzdem in diesem Gleichnis habe ich mich nie mit dem Eltern. Ja, das ist ja witzig. Ja, ganz komisch. Ja. Mhm. Ja, ich erinnere mich noch an eine Geschichte, das weiß ich noch. Als ich ins Gymnasium gekommen habe, da war ich also 10. Und meine Mutter hatte ja uns allen in der Schule geholfen, vor allem unserer älteren Schwester. Und dir ja, dann, auch. Dir mir dann auch. Auch. Und mir sagte sie, als ich den ersten Tag ins Gymnasium ging, sagte sie, ich sag dir jetzt mal eins, ich habe keine Lust mit dir zu lernen. Wenn du das nicht alleine hinkriegst, dann ist das Gymnasium für dich gegessen. Dir hat sie aber dann die ganze Zeit geholfen. Ja, mir geholfen. Hat sie geholfen. Ich habe ja nicht nur sie, ich hatte ja 5 Nachhilfelehrer. Genau. Also, für jedes Fach eins. Die Botschaft, die ist natürlich, ich weiß ja nicht, ob du das dann am Schluss als Güte erfahren hast. Ich habe es dann am Schluss als segensreich erfahren, dass ich gesagt habe, okay, ich mache meinen Scheiß selber. Ja, und ich, selber. Das ist richtig, es hat dir natürlich unterm Strich geholfen und mir hat es geschadet. Weil ja. Ich habe ewig gebraucht, um mich ja dann in die Selbstständigkeit zu kämpfen. Ja, wobei natürlich. Da habe ich auch einen Preis dafür gezahlt. Ja, aber der ist natürlich richtig am Boden gewesen. Also der Jüngere in dieser Geschichte. Ja. Um das nochmal gleichnistheoretisch sozusagen zu vertiefen, du hast da in jedem Gleichnis immer die verschiedensten Ebenen. Mhm. Du hast zum Beispiel die Ebene der Familie, wo jeder sagt, das kenne ich ja, jeder. Mhm. Und dann hast du die Ebene der jungen Christen und der jüdischen Gemeinden, die da noch zusammenwohnen und sich sagen, ja, wir halten doch das Gesetz. Mhm. Wir sind doch näher an Gott. Und ihr bewegt euch so frei. Mhm. Also in welche Richtung ist das eigentlich erzählt? Also das gibt dem, diese Art der Erzählung in Bildern gibt dem Ganzen etwas ewig Gültiges. Ja, es gibt ihm auch etwas ewig Gültiges, weil natürlich der umkehrt, das ist ja ganz oft so in der Bibel, also die Umkehrer, die gibt es ja immer wieder. Und die Umkehrer sind ja eigentlich auch diejenigen, die Gott am liebsten hat. Das ist hier gleich. Der alttestamentliche Gott ist ja auch einer, der dieses ganze Brave nicht leiden kann. Ja, das stimmt. Und der sucht sich ja auch seine Lieblinge immer unter den Wirrköpfen aus und unter den Querschlägern und unter denen, die sich nicht an die Regeln halten. Ja. Sondern das sind ja seine Lieblinge. Und hier ist es ja auch so. Insofern ist er dann doch wieder unser alter Gott. Ja. Mhm. Nur noch etwas zugespitzt und ohne den ganzen Zorn. Und natürlich ohne Wut. Ohne diese Wut. Er ist abgeklärter. Ne? Ja. Also der Lukas erzählt seine ganzen Gleichnisse alle, wenn man die Dramaturgie nimmt, auf der Reise nach Jerusalem. Mhm. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass alle Evangelien irgendwie mit längeren oder kürzeren Vorworten zur Passionsgeschichte führen. Mhm. Der Jesus erzählt, wie er auf dem Weg ist nach Jerusalem, alle seine Gleichnisse. Mhm. Und insofern erzählt er vielleicht eben von auch dem Gott, der das Verlorene sucht und damit eigentlich allen Gesetzen des Lebens widerspricht. Mhm. Ich wollte dir sagen, dass es ein wunderbares Buch gibt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Das heißt Das Reich Gottes und ist von dem berühmten Schriftsteller französischen Emmanuel Carrière. Ich habe es nicht, ich habe es drüben stehen, ich habe es noch nicht gelesen. Das Reich Gottes. Mhm. Das ist eigentlich eine Autobiografie von einem, der sich versucht, Gott zu nähern. Mhm. Und das mit Hilfe des Studiums des Lukas tut, der ein Schriftsteller ist und ein wunderbarer griechischer Autor, also Carrière behauptet ganz fest, dass Lukas diese besonderen Gleichnisse selber sich geschrieben ausgedacht hat. Hätte. Ja. Aber das kann letztlich keiner beantworten. Das Buch ist 2016 rausgekommen. Mhm. Es ist ein ganz berühmt. Also es wurde auch überall in allen Feuilletons besprochen. Ja. Ja. Und es war ein Bestseller in Frankreich. Ja. Und es ist ein Ich, das sich der Bibel nähert. Und am Schluss bleibt aber der Mann, der da diesen Ausflug mit dem Lukas macht, sozusagen, bleibt aber bei seinem Agnostizismus. Also er findet Gott nicht. Na, er sagt am Schluss, Herr, ich gebe dich auf. Mhm. Gib du mich nicht auf. Mhm. Bleib am Fenster stehen und warte, dass ich komme. Ja, genau. Bis ich richtig am Arsch bin, dann komme ich. Genau. So ungefähr, ungefähr ist die Vorstellung. Also nochmal, du kannst Gleichnisse insgesamt eben lesen als Weisheitstexte. Mhm. Und wenn wir das jetzt als Familiengeschichte auslegen, dann ist es natürlich eine selbstverständliche Gestus, dass Eltern immer dieses Herz offen haben. Um mit unserem Begleitbuch, das Tagebuch der Menschheit, diesen Anthropologen zu sprechen, es wendet sich ganz oft an die erste Natur, also an die Natur, die alle Menschen miteinander verbindet. Mhm. Das, was jeder über Kulturen hinweg nachvollziehen kann. Mhm. Und das ist die Freude über ein Kind, das man verloren hat. Mhm. Stell dir mal vor, du verlierst im Kaufhaus ein Kind oder auf dem Markt oder sonst wo und du findest es wieder. Das ist unvorstellbar, oder diese Freude. Kind, unvorstellbar. Kind verschwindet im Drogentaumel. Ja, oder auch es verschwindet einfach nur eine Stunde. Ich bin mal bei einer Freundin gewesen als kleines Kind, da war ich vielleicht 6 oder so. Und da war ich bei einer Freundin und da sollte ich dann nach einer Stunde wiederkommen, hatte ich keine Lust. Die hat bei uns in der Straße gewohnt und war ein paar Häuser weiter gegenüber. Und wir haben so schön gespielt und da kam wieder irgendeiner und hat gesagt, ich soll nach Hause kommen. Vielleicht du. Jedenfalls habe ich dann diese Freundin rausgeschickt und habe gesagt, sie soll sagen, ich bin nicht da. Ich sei schon heimgegangen. Mhm. Und dann ist du hast ja kriminell schon immer kriminelle Energie gehabt. Ja, und vielleicht war es auch ihre Idee. Jedenfalls ist sie da hingegangen und hat gesagt, ich sei schon weg. Ich sei nicht da. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde gespielt und dann inzwischen, was ich natürlich nicht bedachte, war das Gegenüber, die Panik ausbricht. Und als ich dann eine Stunde oder zwei nach Hause gekommen bin, ganz gemütlich und ahnungslos, das weiß ich noch, ahnungslos, da saß unsere Mutter im Kreise ihrer Familie in Tränen aufgelöst. Alle heulten und schrien und trösteten die Mutter und so weiter. Und ich kam da rein und dachte, was haben die denn? Und dann habe ich erst begriffen, was ich da gemacht habe. Mhm. Ja. Das weiß ich heute noch genauso wie heute. Ja. Also der Schmerz, der entsteht, wenn was ich da für einen Schreck bekomme, und aber dass ich auch die Dimensionen dessen, was mir meine kurzsichtige Handlung da, was die ausgelöst hat, das hat sich mir ja erst jetzt erschlossen. Ganz lustig. Ja, ich habe auch noch was mitgebracht zum Lesen. Ich wollte noch einfach eine Geschichte erzählen. Du kennst die schon, weil ich die immer erzähle, um unsere Mutter zu kennzeichnen. Als ich mich scheiden lassen musste von meinem ersten Mann, war das natürlich schwer, aber es war am allerschwersten, meine Mutter davon zu erzählen. Unser Vater war schon gestorben und alle wussten es schon und ich wusste schon, wann ich ausziehe am 1. Juli und es war alles klar, weil wir wohnten ja im Pfarrhaus. Also ich musste ausziehen mit meiner kleinen Tochter und dann bin ich ganz am Schluss, also der große Berg, bin ich dann zu meiner Mutter gegangen, die allein lebte in der kleinen Wohnung. Und habe gesagt, ich möchte gerne zu dir zum Mittagessen kommen und habe mir also vorgenommen, ich sag's ihr. Wieso lebte die in der kleinen Wohnung? Die lebte bei uns zu Hause, im Haus. In der Nebenwohnung damals wohnte unser Bruder in dem großen Haus. Ach so, ja. Und unsere Mutter wohnte in der kleinen Wohnung. Und dann hat sie für mich gekocht und dann hat sie aufgetragen. Es gab Kartoffeln, Gemüse und Fleisch, weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, Mutti, ich muss dir was sagen. Wir lassen uns scheiden. Und dann ist ihr das Besteck in die Suppe gefallen. Ja. Das Besteck in die Suppe gefallen. Sie ist erstarrt. Wir waren ja beide Pfarrer. Es war also alles ganz kompliziert und eigentlich unmöglich. Die Mutter war Pfarrers Tochter und Pfarrers Gattin. Ja, ja. Und sie war ganz streng eigentlich. Und also es fiel ihr der Löffel in die Suppe. Und dann ist sie eine Minute verstummt. Und dann hebt sie den Kopf und sagt, ich glaube, ich weiß, wo du wohnen kannst. Das war keine Frage, kein Vorwurf, kein Nix oder irgendwie. Was ja, aber sagen so war die Leute? Sie. So war sie. Was sagen die Leute? Hat sie alles nicht interessiert, sondern hat nur interessiert, wie geht es weiter und wie kann ich meine Tochter, meine Enkelin und die Zukunft der beiden in irgendeiner Weise unterstützen. Mhm. Also das war auch so eine wahnsinnig gütige Geste. Die Mutti war eine Maulmoralistin. Sie war also mit moralischen Reden war sie immer dabei, aber sie hat nicht danach gehandelt. Das war irre. Wenn man ihr zugehört hat, hat man gedacht, um Gottes Willen. Mhm. Aber sie hat sich ja nie dran gehalten. Also das sie war hat das irre. Ein bisschen also war sie wie für Jesus. Ihr eigenes Leben hat sie, ich glaube schon, dass sie sich für ihr eigenes Leben versucht hat, danach zu halten. Mhm. Aber sie war vollkommen anarchisch, wenn es darum ging, anderen Leuten zu helfen. Vollkommen. Oder die zu unterstützen. Deswegen auch, ja, wenn du Terroristin gewesen wärst, auch egal. Ja. Na, nicht auch egal für die Justiz für die Gerechtigkeit aber oder für mich. Sonst, aber für mich. Mhm. Ja. So, ich habe auch was dabei. Ja. Ausnahmsweise ein Text von uns beiden. Mhm. Zum vergangenen Osterfest haben wir beide einen Text geschrieben und zwar über die Umkehr. Und wir haben es ja hier mit einer Umkehr zu tun. Und deswegen habe ich auch vorhin schon mal angedeutet, es gibt ja in der Bibel sehr häufig Umkehrgeschichten. Also wir erinnern uns an Jakob, den alten Schlawiner, der so ein bisschen Betrüger ist und kriminell und der dann zum Gründer des Volkes Israel wird. Er bekommt ja dann auch den Namen Israel. Wer es will, kann zurückhören zu der Geschichte von Jakob. Oder die Geschichte, zu der wir noch kommen werden, Paulus, der ein Erlebnis hat, das wir aber hier noch durchnehmen werden, das ihn von seinem alten Leben vollkommen abbringt und ihn zum größten Missionar der Christenheit macht. Und ich habe mir unseren Text von damals, also von Ostern 24, vorgenommen und da heißt es, von jeher versucht der Mensch, wenn er nicht weiter weiß, sein Leben in neue Bahnen zu lenken, woher der Glaube an die Kraft zur Umkehr kommt und warum es sich dabei um mehr handelt als um Selbstoptimierung. Das war die Unterüberschrift und jetzt lese ich ein bisschen was draus vor, weil da musste ich jetzt auch wieder dran denken, als ich den verlorenen Sohn gelesen habe. Durch die Bibel, jene Masterurkunde unserer Kultur, die jetzt zu Ostern wieder ins Zentrum rückt, zieht sich ein Begriff wie ein roter Faden, die Umkehr. Die Geschichten des Alten und Neuen Testaments wimmeln förmlich von Helden, die unvorhergesehene Kehrtwendungen vollziehen, wie unser verlorener Sohn. Dahinter steckt letztlich ein optimistisches Menschenbild, denn Umkehr bedeutet, jemand ist in der Lage, sein Leben als missraten zu erkennen und von Grund auf umzukrempeln. Anders als die berühmten Helden der antiken Mythologie, die sich in ihren Tragödien unrettbar im Kreise drehen, kann er immer wieder neu anfangen, selbst wenn er alt und schwach ist oder ihn ein übermächtiger Gegner daran hindern will. Er kann, wenn auch nicht ohne Anstrengung und vielleicht nur mit Hilfe anderer, alte Geleise, auf denen er feststeckt, verlassen, eingefahrene Gewohnheiten ablegen, er muss es nur wollen. Auch das unglücklichste Leben birgt die Möglichkeit des Glücks, wobei der innere Triumph nicht unbedingt mit einem sichtbaren äußeren Erfolg einhergehen muss, denn die Letzten werden die Ersten sein. Die Reise zum richtigen Ich, zur wahren Bestimmung des eigenen Lebens, zu der Person, die eigentlich gemeint ist, sie ist in unserer jüdisch-christlich geprägten Kultur das heimliche Thema eines jeden Lebens. Für manche ist es eine metaphysische Reise zu Gott, für andere eine spirituelle in die Abgeschiedenheit, für wieder andere ein sehr handfestes Unterwegssein zu den Mitmenschen. Natürlich versprechen auch moderne Selbstoptimierungsberater allerlei Kehrtwendungen und Neuanfänge. Wer sie kauft, soll darauf hoffen können, in 5 oder 100 Schritten zum neuen Menschen zu werden. Die schonungslose Analyse der eigenen beklagenswerten Situation ist der erste Schritt. Dann soll der Mensch sich Ziele setzen. Die Vorschläge ähneln sich, wenn man die Schnellwaschgänge der psychologischen Selbstreinigung durchscrollt. Mehr Sport, öfter unter Leute, reisen. Und dann beenden, was einem Unwohlsein verschafft. Sprich, Job, Wohnung, Ehe. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle zwischen den Fragen, kann der Mensch sich ändern und kann er sein persönliches Leben erfreulicher gestalten, differenzieren. Womöglich ist ein selbstzufriedener Mensch tatsächlich ein verträglicherer Zeitgenosse. Aber Besserung im Sinne der biblischen Helden bedeutet immer, sein Leben einer Sache zur Verfügung zu stellen, die wichtiger und größer ist als man selbst. Selbstüberschreitung, nicht Selbstoptimierung. Letztere endet beim Idealgewicht, dem Idealpartner, dem Idealauto und dem Premiumleben. Der Weg zur Besserung hingegen kann lange dauern und mühsam sein. Dass der Mensch sich und damit die Welt in Freiheit und aus eigener Kraft ändern kann, dieses alte Menschenbild gerät gerade tatsächlich in die Defensive und mit ihm die Demokratie. Was besser sein soll, muss in einer Demokratie nämlich erst einmal ausgehandelt werden. Viele verschiedene Interessen müssen unter einen Hut. Noch nicht lange her, die Durchsetzung vorwiegend sinnvoller und dem Wohle aller dienender Pandemiegesetze. Sie trieben massenhaft Protestierende, die sich in ihren individuellen Bürgerrechten nicht beschneiden lassen wollten, auf die Straße und sind ein Grund für das aktuelle Erstarken mehrerer Parteien, deren wichtigster Programmpunkt der Widerspruch ist. Der Mensch, hin und her gerissen zwischen verschiedenen Bildern seiner selbst, ist er ein Mängelwesen, das unfertig in die Welt geworfen, ohne kulturellen Schutzmantel nicht überleben kann und der fürsorglichen Bevormundung bedarf? Oder der unaufhaltsame Held, der die Welt seiner Vision folgend aus den Angeln hebt? Durch welche ideologische Brille ich gesehen werde, so werde ich auch behandelt. Und so sehe ich mich dann auch irgendwann selbst und handle dementsprechend. Wer in diesen Tagen Zeitung liest, kann allerdings verzweifeln. Überall entflammen Kriege, das Weltklima erhitzt sich weiter, Diktatoren klammern sich an ihre Throne, Populisten verwirren das Volk. Wo sind die Alternativen? Dass der Mensch sich über sich selbst hinwegsetzt, scheint fast undenkbar. Und doch hat er es in der Weltgeschichte immer wieder getan. Sklaven und Unterdrückte zerschmetterten ihre Ketten. Frauen auf der ganzen Welt sprengten ihre Korsette und rissen sich die Schleier vom Gesicht. Vermeintlich ewige Reiche versanken. Dinge, die niemand für möglich gehalten hätte, geschahen. Und sie geschehen weiter. Junge Leute kämpfen weltweit für eine ökologische Umkehr. Millionen gehen für die Demokratie auf die Straße. Eine Pandemie wurde besiegt. Die Ideologie vom determinierten Menschen kann den Fortschritt der Gesellschaften letztlich nicht erklären. Die Idee vom Großen trotzdem kann es. Der Darwinismus zwingt der Natur, auch der des Menschen, sein Gesetz auf. Und doch sitzen Prophezeiungen wie die Letzten werden die Ersten sein, heute fest in unseren Köpfen und befeuern den Kampf um Gerechtigkeit. Gewalt ist auf dem ganzen Globus der natürliche Weg zur Durchsetzung des eigenen Vorteils. Und doch entfalten wir immer wieder millionenfach die Kraft des Friedens und der Freundlichkeit. Der Egoismus bestimmt seit je das Überleben der Kreaturen. Und doch lassen wir Kranke und Schwache nicht im Stich. Und wer sich schwer verletzt, wird nicht aufgegeben, sondern vom Rettungswagen abgeholt. So wie der Mensch sich selber denkt, so kann er auch werden. Was er für möglich hält, wird eintreten. Sein Wille ist frei, weil er ihn sich frei denkt. Auch das ist eine Vorstellung von Ostern, eine Idee der Auferstehung. Wir tun also gut daran, gut von uns selbst zu denken. Na, ich bin beeindruckt von uns. Also, ja, das ist nur ein kleiner Teil aus diesem langen Text gewesen. Und du hast ja da mitgewirkt und wir haben zusammengewirkt an einer Predigt, wollte ich sagen. Das ist keine Predigt. Das ist eine Art Predigt. Naja, es ist keine Predigt. Mitwirkung an einer Predigt. Ja. Nehmen wir die Geschichte von dem verlorenen Sohn nochmal auf und sagen, der hat also eine Erkenntnis seiner selbst gewonnen. Er ist rausgegangen, hat alles verspielt, hat eine Erkenntnis seiner selbst gewonnen und wollte dann zurück und wollte eigentlich als Tagelöhner zurück, weil er da wenigstens nicht verhungert wäre. Mhm. Und das ist ja dann die Überraschung in der Geschichte, dass dies gar keine Rolle spielt, dass das gar keine Dimension ist, in der der Vater denkt, sondern er sieht, weil du jetzt beendet hast unseren Text da, wie wir uns selbst sehen oder in diesem Fall jetzt von Gott gesehen werden, würde jetzt die Geschichte sagen, Gott sieht dich als der geliebte Sohn und nicht als das verranzte Leben, das du jetzt hinter dir hast. Ja? Du wirst der als Bruder sieht ihn so. Ja, genau. Der neidische Bruder, der Kain. Ja, der hat ja alles richtig gemacht. Mhm. Der hat die Karriere gemacht, der hat alle Klassen bestanden und brauchte keine Nachhilfe. Ja. Gut, war ein schönes Gleichnis, über das wir hier gesprochen haben. Ich freue mich schon aufs nächste. Ja, du hast es eigentlich schon anmoderiert. Ja, das ist richtig. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist das Gleichnis, auf das es in der nächsten Folge hinausgeht. Ja, es ist spannend und eine wahnsinnige Provokation. Ja, wir werden uns streiten. Tschüss. Und ich hoffe, alle sind dabei. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.